Die Gebietsgesellschaft Liaoning des Generalverbandes der China-Koreaner veröffentlichte kürzlich zur Unterstützung des offenen Briefes des Verteidigungskomitees der TVRK und die Propagandaabteilung des Verbandes der koreanischen Jugend in China zur Unterstützung des Vorschlages der TVRK dazu, auf der koreanischen Halbinsel den soliden Frieden und die Sicherheit zu schaffen, Erklärungen.